Als der Hornung zu Ende war, sah es auf dem Peerhofsberge schon anders aus als im Herbste, zumal es an Nahrung nicht gebrach. Denn Fleisch lieferte der Bruch genug. Es war lebendig voll von Hirschen. Fische gab es in der Wietze in Hülle und Fülle, und für Brot sorgte der Wulfsbauer. Er hatte aus 30 jungen Kerlen eine Schleichtruppe zusammengestellt und einen Kundschafterdienst in die Reihe gebracht. Wurde nun gemeldet, hier kommt ein Proviantzug oder da sind Marketender, so dauerte es nicht lange und es knallte, und 30 Männer mit schwarzen Gesichtern lachten lauthals los und sagten, nun kann Mutter wieder Brot schneiden, ohne dass sie so Niepe zusehen braucht. Wieken Ludolf aus Ramlingen, Windhund bei allem, was einen Rock anhatte, und der wildeste Tänzer beim Erntebier und wo sonst sich eine Fiedel hören ließ, und ein Kerl, der überall gern dabei war, wo man sich umsonst zur Ader lassen konnte, der hatte, als sie Ende März 3 Marketenderwagen des kaiserlichen Heeres beiseite gebracht hatten, im Kruge zu Obershagen gesagt, »Wir haben nun ein so schönes Kind aus den Windeln heraus, aber einen Namen, den hat es noch nicht.« »Unser Hauptmann, der heißt Wulf, und ein richtiger Wolf ist er auch, denn wo er zubeißt, da gibt es 33 Löcher. Denn so bin ich der Meinung, dass wir uns die Wehrwölfe nennen und zum Zeichen, wo wir der Niedertracht gewehrt haben, 3 Beilhiebe hinterlassen, einen hin, einen her und den dritten in die Quer. Und davon soll keiner was wissen, als wir 3-mal Elfe, so sich nennen die Wölfe, und wer darüber das Maul aufmacht, der soll zwischen 2 räudigen Hunden mit der Wiede um den Hals so lange hängen, bis man nicht mehr wissen tut, wer am mehrsten stinkt. Das ist ein Wort. Das hat den Kopf vorne und den Stert achtern, wie es sich gehört, sprach der Hauptmann. Und was unser Wolfsbruder da so hingesagt hat, als wenn das bloß ein Spaß ist, als wie er einem beim Bier aus dem Maule rutscht, es ist Verstand darin und Einsicht. So wie wir hier sind, 3-mal 11 Mann, kann uns der leibhaftige Gott sei bei uns selber nicht bange machen, und wenn er jetzt mitten unter uns zu stehen kommt. Denn was will er uns machen? Und ledigen Leuten, von denen keiner Kind und Kegel hat, Wiekenluder vielleicht ausgenommen, der ja Hahn bei allen Hühnern sein soll. Sie lachten alle wie die Buchholzer Hengste, bloß Wiekenludolf nicht, denn der kratzte sich hinter den Ohren. Als es dann wieder still war, ging Wulf weiter. »So müssen wir uns für die Eheleute und die Witfrauen und die alten Leute und Waisen aufnehmen. Aber dazu müssen wir unser Meer sein, müssen es auf 100 Mann und darüber bringen, alles Kerle wie wir, die noch lachen können, wenn ihnen ein Stück Hackblei nicht aus dem Wege gehen will. So soll sich denn ein jeder einen bis 2 oder 3 gute Freunde suchen, und die sollen mithelfen, wenn es Not tut. Es sollen aber alles Junggesellen sein, und keiner einer, der einziger Sohn einer Witfrau ist, soll dabei sein, und wenn einer ein Mädchen mit einem Kinde sitzen hat, der soll sich zuvor bedenken, ehe er sich mit uns einlässt. Wenn so einer aber Unglück hat, so soll es unser Erstes sein, dass das Frauenmensch und das Kind nicht Not und Mangel leiden. Und an jetzt wollen wir uns verbrüdern auf Not und Tod, Glut und Blut, dass alle für einen stehen und einer für alle, aber wir alle für alles, was um und im Bruche Leben tut und unsere Art ist. Der Wirtssohn, der einer von den 3-mal Elfen war, musste das große Glas holen. Das Bier wurde beiseite geschoben und edler Wein, der auf der Landstraße zwischen Burgdorf und Celle für umsonst gewachsen war, kam auf den Tisch. Sie standen alle auf, hakten die Arme ineinander, dass es einen engen Kreis gab, und Harm nahm das Glas, trank, gab es Wiekenludolf, und so ging es reihum, bis es leer war. Dann sang Grünhagen Krischan aus Hambüren, der stillste von allen, aber ein Mann trotz seiner 20 Jahre den Wehrwolf-Vers vor, der ihm just beigefallen war, und der Hauptmann legte einen weißen Stock auf den Tisch, sein langes Messer und die Wiede, und sprach, »So der Stock bricht, so das Metz sticht, oder die Wiede wird zugericht.« Sie wählten darauf Wiekenludolf als 2. Haupt, machten fest, wo und wann sie sich regelmäßig treffen wollten und auf welche Weise der eine dem anderen Nachricht geben sollte, ohne dass dem Boten alles aufgedeckt zu werden brauchte, und dann gingen sie auseinander. Der Peer Hobstler blieb noch eine Weile mit dem Wirtssohn sitzen, denn er hatte eine Botschaft aus Wietze bekommen, dass die Leute, die er suchte, sich in Ahlden hatten blicken lassen. Er hatte vor Arbeit und Geschäften manchen Tag nicht mehr an sie gedacht. Jetzt aber standen sie ihm wieder alle Stunden vor Augen, und er hatte sich vorgenommen, nicht eher locker zu lassen, bis er ihnen ihren verdienten Lohn bei Heller und Pfennig ausgezahlt hatte. So ritt er denn, als am anderen Mittag Tedel mit Gripto ankam, los. Den Hund hatte er in der letzten Zeit meist immer bei sich, denn er hatte es herausgebracht, dass der eine Hauptnase hatte und zwischen 100 Mann den herausfand, auf dessen Fährte er ihn legte. Ohne Hund hätte er den Zigeuner, der mit 6 Stehldieben die Gegend unsicher machte, nicht in der Erdhöhle im Bissendorfer Holze aufgespürt und zur Warnung aller unehrlichen Leute samt seinen Spießgesellen vor dem Dorfe an die Birkenbäume hängen können, und ohne ihn wäre er einmal beinahe den Mannschaften des Tilly in die Finger gefallen, die hinter ihm her waren, als er ihnen wieder einmal den Brotkorb höher gehängt und den Bierkrug vor dem Maule aus der Hand geschlagen hatte. Es war einer von den Vorjahrstagen, an denen der Morgennebel sich, so lange er es eben kann, vor die Sonne stellt. So wurde es meist 11, ehe die Sonne ihn unter die Füße bekam, und dann wurde es umso schöner, so daß sogar Tedel, der sonst ganz und gar bei der Arbeit war, alles mit Augen ansah, was auf dem Boden lebte und in den Lüften webte, und dem Bauern war nicht anders zumute. »Junge«, sagte er, »das ist ein Tag, bei dem hat sich unser Herrgott aber mächtig viel Mühe gegeben. Wenn es sich irgend machen lässt, denn so möchte ich heute den Finger nicht gern krumm machen. Und ich glaube, du würdest auch lieber sehen, ob du Elas Hille nicht im Schummern irgendwo antreffen könntest, wo euch keiner in die Möte kommt.« Tedel ritt vor ihm und hatte die Sonne im Gesichte, und seine Ohren sahen mit einmal aus wie 2 Klapprosen. Er sagte nichts, gab aber einen Seufzer von sich, der so lang und dick wie ein Pferdeschwanz war, so daß Harm herzlich lachen mußte. »Na«, sagte er, denn er sah, daß der Knecht ein Gesicht machte wie der Zaunigel, wenn ihn der Hund anbellt. »Was nicht ist, kann noch werden. Vorläufig haben wir ja noch andere Arbeit vor, und erst die Arbeit, dann das Vergnügen«, sagt Wickel Ludolf. Da schlug er Kassenkrischern 3 Zähne in den Hals und ging mit seinem Tanzschatz in den Grasgarten. »Aber wenn 2 gewisse Leute das Fliegen gelernt haben, ohne dass sie gerade heilige Engel geworden sind, dann, Nihus Tedel, sollst du ein Haus zu eigen haben mit einem großmächtigen Bett und einer glatten Frau drin, wenn du willst. Und es soll mich nicht wundern, wenn sie vorne Hille und hinten Elas heißt, Arme wie ein paar Fuhrenbäume und Haare wie das Gras da hat, wo die Sonne so aufliegt.« Er hielt den Schecken an, der mit der Zeit vergessen hatte, dass er ein Rappe sein sollte. »Was hat denn der Hund da? Der steht ja, als wenn da ein Mensch ist, denn für umsonst hält er den Kopf nicht so dumm und stellt sich auf 3 Beine. Wollen doch mal zusehen.« Er ritt langsam hin und sagte dann, »Stimmt, ganz wie ich es sagte, ein Mensch. Ein Frauenzimmer anscheinend, das barfuß geht, aber kein Tatanweibstück, denn die großen Zehen stehen einwärts. Aber jung ist sie und groß ist sie und mager, und Angst hat sie gehabt. Sie kann dazu noch krank sein, denn sie hat von dem Birkenbaum bis hierher 2-mal umgeknickt, und hier hat sie 1-mal niedergesessen. Wollen doch mal zusehen, wo sie ist. Weit kann sie nicht sein, denn die Spur steht nagelfrisch im Sande, und kein Tau ist auch nicht drin. Gripto, daher!« »So, Tedel, nimm du den Hund an und gib mir Wittkopp, aber halte die Hand am Hahn, der Däubel kann sein Spiel haben.« Er nahm die Zügel des Blessen in die linke Hand und machte die Pistolen locker, und dieweil Tedel mit dem Hunde am Riemen die Spur hielt, folgte er ihm auf dem Hacken nach, scharf Umschau haltend, ob nicht irgendwo ein Dorn im Grase war. Sie waren so bis vor ein altes Steingrab gekommen, das ganz von Machangel und Hülsen bewachsen war, als der Hund stand. Tedel fasste ihn mit der linken Hand unter die Halsung, hielt in der rechten die Pistole und ging sachte Schritt um Schritt vor, und hinter ihm hielt der Wolfsbauer und hatte scharf gemacht. »Ein Zaunigel oder ein Ilk oder eine Adder ist es nicht«, dachte der Bauer, denn Gripto wedelte. Aber dann fuhr er zurück, denn so wie Tedel die Büsche beiseite bog, schrie ein Frauenzimmer auf, und so schrecklich schrie sie, dass es Harm durch Mark und Knochen ging, Als er näher ritt, sah er halb unter den Steinen ein Mädchen auf den Knien liegen, das hatte die Hände unter dem Munde gefaltet, machte Augen, als wenn ihr ein Messer am Halse saß, zitterte am ganzen Leibe und schrie, »Ach Gott, ach Gott, ach Gott, tut mir doch nichts, tut mir doch nichts! Meinen lieben Vater haben sie tot gemacht, meine Mutter haben sie umgebracht. Um unseres heiligsten Herrn Jesu leiden und sterben willen, tut mir nichts, lasst mich hier sterben!« Der Knecht riss den Hund zurück und machte ein ganz unglückliches Gesicht, und der Bauer sah hin und her, als ob es ihm selber an das Leben gehen sollte. Dann steckte er die Pistolen fort, hob die Schwurhand in die Höhe und rief über den Hals des Schecken dem Mädchen zu, »Wir tun keinem was, so er nicht ein Erzhalunke ist. Wir sind ehrliche und rechtliche Bauern und haben selber genug ausgestanden. Habe man keine Bange.« Er zeigte auf den Hund, »Kick wie Gripto mit dem Stert wackelt. Bei wem er das tut, der braucht vor uns keine Angsten zu haben. Siehst du, Mädchen, der Hund will dich lecken. So recht, mein Hund, so brav, Gripto. Die arme Dern braucht nicht zu schreien. Tedel, lass ihn mal los.« Der Hund ging schweifwedelnd und mit kleinen Ohren auf das Mädchen zu, leckte ihm die Füße und dann das Gesicht und knurrte und fiebte, und mit einem Male nahm ihn das Mädchen in den Arm, drückte ihn an sich, küsste ihn, weinte erbärmlich los und rief, indem sie die beiden Männer ansah, »O Gott, Lob und Dank! Ja, ich sehe es euch an den Augen an, ihr seid rechtliche Leute und werdet mir nichts tun.«